Der Tag wird dich vor dem Gebar, wird dich vor dem Gebar, stellt sich vor uns so heilsam da. Der Tag, der dich vor dem Gebar, stellt sich vor uns so heilsam da, stellt sich vor uns so heilsam da, stellt sich vor uns so heilsam da. Als jener, da der Schöpfer spricht, es werde Licht, es werde Licht, es werde Licht, da der Schöpfer spricht, es werde Licht. Der Tag, der dich vor dem gebar, der dich vor dem gebar, stellt sich vor uns so heilsam da. Als jener, da der Schöpfer spricht, es werde Licht. Als jener, da der Schöpfer spricht, es werde Licht, es werde Licht, es werde Licht. Als jener Tag, da der Schöpfer spricht, es werde Licht. Als jener, da der Schöpfer spricht, es werde Licht.